Nach dem ganzen überkandidelten Gewese um Laurie, die bis auf eine Pinkelpause die ganze Fahrt nach Boca über auf der Rückbank geschlafen hatte, ließ Beth wieder die große Schwester raushängen. Obwohl sie ihm mit vielem auf den Zeiger gehen konnte, darin war sie eine wahre Virtuosin, hatte sie sich diesmal Dr. Albright herausgepickt, nämlich dass Lloyd ihn endlich aufsuchen solle, weil sein Check-up überfällig sei. »Du siehst ziemlich fit aus«, sagte sie, »das muss ich zugeben. Du scheinst sogar Farbe bekommen zu haben, mal angenommen, dass es sich nicht um Gelbsucht handelt.« »Bloß Sonne. Ich führe Laurie dreimal am Tag spazieren. Nach dem Aufstehen an den Strand, zum Mittagessen über den 6-Meilen-Pfad zum Fischhaus und abends wieder an den Strand, zum Sonnenuntergang. Der scheint ihr zwar Schnurz zu sein, Hunden fehlt eben das ästhetische Empfinden, aber mir gefällt's.« »Du gehst mit ihr über den Plankenweg am Kanal? Mensch, Lloyd, das Ding ist morsch wie nichts, so anfällig, dass es irgendwann unter dir einkracht, und dann landest du mitsamt dem Prinzesschen hier im Kanal.« Sie tätschelte Laurie den Kopf. »Den Weg gibt es jetzt seit mindestens 40 Jahren. Ich glaube, den gibt's noch, wenn ich nicht mehr bin.« »Hast du dir schon den Arzttermin besorgt?« »Nein, mache ich aber noch.« Sie hielt ihm ihr Telefon hin. »Wie wär's mit jetzt gleich? Ich will's sehen.« Er konnte an ihrem Blick ablesen, dass sie nicht mit seinem Einlenken rechnete, was ein Grund war, weshalb er doch darauf eingehen wollte, aber nicht der einzige. Die letzten paar Jahre hatte er sich vor den Arztbesuchen gefürchtet, immer diesen Moment vor Augen, zweifellos vom Glotzen zu vieler Serien beeinflusst, wo der Doktor ihn ernst ansieht und dann den Mund öffnet. Es gibt da ein paar schlechte Nachrichten. Momentan fühlte er sich jedoch pudelwohl. Die Beine waren morgens nach dem Aufstehen zwar ein bisschen steif, wahrscheinlich vom vielen Laufen, und im Rücken knirschte es mehr denn je, aber wenn er die Aufmerksamkeit nach innen richtete, fand er dort nichts Beunruhigendes vor. Er wusste, dass im Körper eines alten Mannes bösartige Dinge lange Zeit unbemerkt vor sich hinwachsen konnten, schwelten, bis es zum Ausbruch kam, aber bei ihm war nichts so weit fortgeschritten, dass es sich äußerlich zeigte. Weder blutiger Stuhl noch blutiger Auswurf, keine Schmerzen im Gedärm, keine Schluckbeschwerden, kein brennendes Wasserlassen. Er fand es viel leichter, zum Arzt zu gehen, wenn einem der Körper sagte, dass es eigentlich keinen Grund dazu gäbe. »Warum grinst du so?« Beth klang argwöhnisch. »Nichts, gib her.« Er griff nach dem Telefon. Sie zog es weg. »Wenn du's wirklich ernst meinst, dann nimm dein eigenes.« 2 Wochen nach dem Check-up bat ihn Dr. Albright zur Besprechung der Untersuchungsergebnisse. Sie waren gut. »Ihr Gewicht liegt ziemlich genau im angemessenen Bereich. Der Blutdruck ist tadellos, dito die Reflexe. Die Cholesterinwerte sind besser als beim letzten Mal, wo wir Ihnen Blut abnehmen durften.« »Ich weiß, dass es eine Weile her ist«, sagte Lloyd, »wahrscheinlich zu lange.« »Das wahrscheinlich können Sie streichen. Jedenfalls besteht derzeit keine Veranlassung, Ihnen Lipidsenker zu verabreichen, was Sie als kleinen Sieg werten sollten. Bestimmt die Hälfte meiner Patienten in Ihrem Alter müssen die einnehmen.« »Ich laufe viel«, sagte Lloyd. »Meine Schwester hat mir einen Hund geschenkt, einen Welpen.« »Welpen sind Gottes Vorstellung von einem idealen Fitnessprogramm. Wie geht es Ihnen sonst so? Wie kommen Sie zurecht?« Albright musste nicht deutlicher werden, auch Marion war zu ihm gegangen. Sie hatte es als Patientin mit den halbjährlichen Untersuchungen weit gewissenhafter genommen als ihr Mann, die proaktive Marion wie in allen Dingen, aber der Tumor, der ihr erst den Verstand und dann das Leben geraubt hatte, war jenseits aller Proaktivität gewesen. Er hatte sich zu tief eingenistet. Ein Glioblastom, dachte Lloyd, war Gottes Vorstellung von einer Kugel Kaliber 45. »Ziemlich gut«, sagte Lloyd. »Ich schlafe wieder. Meistens gehe ich müde ins Bett. Das hilft.« »Wegen dem Hund?« »Ja, hauptsächlich.« »Sie sollten Ihre Schwester anrufen und ihr danken«, sagte Albright. Lloyd fand das eine gute Idee. Er rief sie am gleichen Abend an und bedankte sich. Beth meinte, das sei alles überhaupt nicht der Rede wert. Lloyd nahm Laurie mit zum Strand und führte sie dort spazieren. Er beobachtete den Sonnenuntergang. Laurie stöberte einen toten Fisch auf und pinkelte darauf. Beide gingen sie glücklich nach Hause.